Deutsche Apotheken, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, dealen immer häufiger mit Marihuana, seit der Verkauf an schwerkranke Schmerzpatienten zugelassen wurde. Die Linksfraktion wollte die genauen Mengen wissen und bekam zur Antwort, allein im ersten Halbjahr wurden 62 Kilogramm medizinisches Cannabis verkauft, doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Kompressor hat mal nachgerechnet, das wären rund 124.000 Gramm pro Jahr. Wie viele Joints kann man davon bauen? Das fragen wir Georg Wurth vom Deutschen Handverband, Herr Wurth. Haben Sie nachgerechnet? Ja, hallo. Also erstmal sind das ja etwa ein halbes Gramm pro Patient pro Tag. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nach unseren Erkenntnissen rufen die Patienten noch nicht mal alles ab, weil sich das Apothekengras gar nicht leisten können. Und wie viele Joints sie daraus bauen, ist natürlich die Frage. Manche tun sicherlich das halbe Gramm in einen Joint, manche haben davon mehrere Konsumeinheiten. Und man muss auch dazu sagen, der Joint ist natürlich auch ein bisschen oldschool als Konsumform. Gerade im Patientenbereich kann man nur von einem Mischen mit Tabak abraten. Viele benutzen mittlerweile auch einen Vaporisierer, mit dem das Material nur verdampft wird. Und da kann man auch mit kleineren Einheiten sozusagen über den Tag kommen. Und die Patienten kriegen in der Regel bis zu 4 Gramm verschrieben, einige noch mehr. Pro Tag? Viele brauchen aber auch deutlich weniger, je nach Krankheit. 4 Gramm pro Tag? Ja, pro Tag. Das ist durchaus auch noch im Rahmen des Üblichen, je nach Krankheit. Was müssten die denn bezahlen dafür in der Apotheke? Würden sie es denn abrufen, wie Sie sagen? Ja, das Gramm kostet in der Apotheke so etwa 15 bis 25 Euro pro Gramm, also doch deutlich oberhalb vom Schwarzmarktpreis, wobei natürlich dann die Qualität auch entsprechend besser ist und kein Schimmel drin ist und keine Pestizide und so weiter und vor allen Dingen klare Wirkstoffmengen. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten, wo immer die Wirkstoffe gleich sind. Und was machen die Patienten dann? Die holen sich also ein Rezept, aber das Gras selber kaufen sie beim Dealer? Zum Teil kommt das sicherlich vor, weil das einfach eine Notlage ist für die Patienten. Das ist halt recht teuer. Manche bauen sicherlich auch selbst an. Da gibt es ja auch gerade Gerichtsverfahren drum, dass die Leute eben in der Notlage sind und selbst anbauen dürfen. Deswegen macht die Regierung jetzt auch so viel Dampf, dass sie das Gesetz schnell fertig kriegen, weil sie nicht wollen, dass die Leute selbst anbauen. Das wollen die verhindern. Und das können sie nur, indem den Leuten dann eben auch das Gras von der Krankenkasse bezahlt wird. Ist ja auch eine Cannabis-Agentur geplant, die beim Bundesinstitut für Arzneimittel angesiedelt werden soll. Wissen Sie, wie weit das gediehen ist? Naja, richtig einrichten können Sie die Bundesagentur natürlich erst, wenn das Gesetz verabschiedet ist. Und damit rechnen wir so etwa zum Jahreswechsel. Dann, glaube ich, aber wird es auch schnell gehen. Die Pläne liegen vermutlich schon in der Schublade, wer sich da an diese neuen Schreibtische setzen soll. Und dann müssen die sich ja auch beeilen, das Ganze ans Rollen zu kriegen, auch mit der Agentur, damit wir auch unseren wirtschaftlichen Rückstand endlich aufholen können. Also eine wichtige Kritik an dem Gesetz ist ja vor allen Dingen, dass es viel zu spät kommt, nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Wirtschaft. Da wird eine deutsche Cannabisindustrie entstehen und im Moment stehen aber schon die Großkonzerne aus den USA und aus Kanada Schlange, die jetzt da schon seit ein paar Jahren sich die Kriegskassen gefüllt haben. Ein halbes Gramm Cannabis pro Tag aus der Apotheke lindert derzeit die Schmerzen von 779 Schmerzpatienten. So viele haben die Ausnahmegenehmigung, also die Lizenz zum Kiffen. Und dazu hörten Sie Georg Wurth vom Deutschen Handverband. Herr Wurth, herzlichen Dank. Ebenso. Tschüss.